Kapitel 11 Fahndungsliste. Was wohl unsere Heldin dazu gesagt hätte, dass man sich eine halbe Ewigkeit später noch den Kopf zerbrechen wird, wie man das wohl nennen darf, was sie einst gewesen ist? Dass wir uns so lange mit dem Schamanenbegriff herumplagen und ihn nicht einfach auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgen, hat gute Gründe. Ihr Grab und ihre Knochen liefern ja durchaus deutliche Hinweise auf etwas, das wie das anmutet, was man landläufig mit Schamanismus assoziiert. Die körperlichen Auffälligkeiten, die in Richtung Trance deuten, das Rehgeweih mit seinen Bearbeitungsspuren, die Vielzahl der Tiere, die Hilfsgeister repräsentieren könnten. Zudem ist der Schamane im Westen aus einem Grund begrüßt worden, der von der Intention her nicht im geringsten negativ zu werten ist. Die längste Zeit seiner Geschichte hatte das Christentum eine alles andere als konstruktiv zu nennende Beschäftigung mit den religiös-spirituellen Praktiken traditioneller Gesellschaften gepflegt. Das damit einhergehende Überlegenheitsnarrativ, wir die Guten, die anderen die Bösen, setzte sich in der Aufklärung fort, hier die Vernunft, dort der Aberglaube. In der Konsequenz bildete der Westen keine adäquaten Beschreibungen anderer Glaubenswelten aus. Das Vokabular für indigene Spezialisten ist abwertend und kontaminiert. Medizin, Mann, Frau, Magier, Zauberer, Hexen, Hexendoktor. Weil Schamane indigenen Ursprungs schien und für authentisch gehalten wurde, empfahlen viele Anthropologen ihn erfreut als neue, unbelastete Universalbezeichnung, um die kolonial verseuchten Termini zu ersetzen. Fortan war Schamanismus überall zu finden. Und er wurde auch in die Tiefen der menschlichen Vergangenheit zurückprojiziert. In den 60ern betrieb das mit großem Erfolg der Ethnologe Andreas Lommel. In den 1980er Jahren entfalteten die Thesen des Archäologen David Lewis Williams ein vielfältiges Echo. Es fehlte schlicht an Wissen, dass der Terminus Schamane nicht unbelastet war, sondern selbst zutiefst kolonialistisch kontaminiert war. Dass es durchaus kurios ist, die unvorstellbar vielgestaltigen religiös-magisch-spirituellen Kulturphänomene der Welt ins Korsett eines einzigen Begriffs evenkischen Ursprungs zu zwängen, bedarf keiner weiteren Ausführung. Trotzdem sei festgehalten. Seine immense Popularität im Westen verdankt der Begriff Schamane durchaus auch einem antikolonialistischen Reflex.